Und es gibt Menschen. Aus Helle Nacht von Emmy Hennings. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Und es gibt Menschen. Und es gibt Menschen, Gott, die sind wie du. Sie wissen nicht, dass sie dich lieben. Ihr Ahnen träumt, dass sie in dir geblieben. Sie sind die Heimat, sind die Ruh. Und wandern, kreisen, sind ein heilig Gleichnis für dich, von dir und teilen Herzen aus. Und ihre Blicke sind Ereignis, sind deiner Zärtlichkeiten Zeugnis und bringen Grüße aus dem Vaterhaus. Und ihrer Güte stilles Walten ist Werk von dir, sie aber wissen nicht, du gehest ein und aus, o göttlich Schalten. Mensch brennt für Mensch und ist dein Licht, du aber bist das heimlich Halten. Sie kommen immer sich entgegen, sind fremd und Freund und nah verwandt mit dir. Ihr hohes Wort fällt wie ein Sommerregen, wie Tropfen fallen auf ein heißes, durstig Land. So singt durch Menschenmund dein Segen und ist kein Wort, das dich nicht hat erkannt. Die Menschen sind und fragen leis, woher wir kamen. Wir sind und wissen nicht und nennen deinen Namen. Vater unser, Kinder beten deinen Schwur, der Andacht Blüten blühen aus deinem Samen. Wir wissen nicht wohin, wir glauben nur. O sieh, die Sterne wollen sich bemühen. Du stehst im Kreis und Menschen geben sich die Hände. Und alle Sonnen wollen für dich glühen, es lodern Flammen deiner Liebesbrände. Ende von Und es gibt Menschen. Ende von Helle Nacht von Emmy Hennings.